Kundgabe 4827. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.01.1950. Starker Glaube, Folge der Liebe. Die Kraft zum Glauben schöpfet ihr aus der Liebe zu mir. Oder auch, die Liebe macht den Glauben lebendig. Es wird euch alles wesensnah erscheinen, also nicht mehr unwirklich, so wie euch die Liebe erfüllt. Doch verstehen könnet ihr dies erst, so ihr die Liebe in euch habt. Ansonsten es nur Worte sind, die kein Leben in sich tragen. Ich kann euch nur immer wieder hinweisen darauf, dass aus der Liebe die Kraft hervorgeht, dass ihr alles vermöget, so ihr in der Liebe steht und also auch dann tief glauben könnet, dass ihr dann einen lebendigen Glauben euer eigen nennt. Jedes Gebet zu mir um Glaubenskraft kann ich nur mit den Worten erwidern: Liebet mich, dann werdet ihr auch glauben können. Und die Liebe zu mir schließet die Liebe zum Nächsten ein. Sonach müsstet ihr nur gut und hilfreich gegen euren Nächsten sein, und euer Glaube wird wachsen zu jener Stärke, die unerschütterlich ist und jedem Ansturm standhält. Habt ihr aber einen tiefen, unerschütterlichen Glauben, dann verspüret ihr auch mich in eurer Nähe. Dann bin ich euch stets gegenwärtig und ihr seid euch dessen bewusst. So wie ihr reden könnet zu mir, wie ein Kind zum Vater spricht, ist euer Glaube auch stark und lebendig. Denn sprechen werdet ihr nur zu dem, den ihr anerkennt. Und ihr beweiset durch das Gebet im Geist und in der Wahrheit euren Glauben an mich. Und so ihr nun die innige Zwiesprache mit mir lange übet, werdet ihr auch nicht mehr zweifeln können, weder an meinem Wort, noch an meiner Liebe, noch an allem, was euch sonst unannehmbar erscheint. Ihr glaubet an alles, weil ihr es fühlt, dass euer Vater nur die Wahrheit spricht und er seine Kinder liebt. Und weil ihr an mich glaubt, werdet ihr auch alles tun, was ich von euch verlange. Ihr werdet so leben, wie es mir wohlgefällig ist. Die Liebe wird euer ganzes Wesen erfüllen. Dann findet der Zusammenschluss mit mir statt. Dann ist euch das geistige Leben zur Wirklichkeit geworden, während das irdische Leben an euch wie ein Traumzustand vorübergeht. Dann seid ihr so fest mit mir verbunden, dass eine Trennung von mir nicht mehr möglich ist. Dann könnet ihr nicht mehr vom Glauben sprechen, sondern alles ist für euch Wissen, Erkenntnis, Licht. Jeder Zweifel, jeder Unglaube ist ausgeschieden. Ihr seid völlig von mir durchdrungen und zum Urzustand zurückgekehrt, der Licht und Kraft und Seligkeit bedeutet bis in alle Ewigkeit. Amen.